WDR 5. Neugier genügt. David Gunnell trägt einen eleganten schwarzen Herrenhut und einen schwarzen Mantel. Über dem Arm baumelt ein schwarzer Stockschirm. So könnte er gut als Banker in der Londoner City unterwegs sein. Aber David Gunnell verdient sein Geld nicht mit Wertpapieren, sondern mit der Vermittlung von Geschichte. An diesem sonnigen Vormittag führt er eine kleine Besuchergruppe durch seinen Heimatort Stratford-upon-Avon und deutet auf eine Brücke über den Fluss. In that direction, you will be looking at our 15th century road bridge. And if you are romantic people, you might imagine William Shakespeare crossing that bridge all those years ago. Unsere Brücke aus dem 15. Jahrhundert. Wenn Sie romantisch veranlagt sind, können Sie sich vorstellen, wie William Shakespeare damals darüber ging. Is that the first time I've mentioned William Shakespeare? I hope you don't mind, but he is rather dominant in this town, so you're going to hear me mention him a few times. Oh, habe ich gerade zum ersten Mal Shakespeare erwähnt? Tut mir leid, aber Sie werden den Namen heute noch öfter hören. Er ist ein bisschen dominant in dieser Stadt. Ein Ehepaar aus Ost-London, ein pensionierter Fotograf aus der Gegend und ein junger Brasilianer haben sich bei Fremdenführer David Gunnell am Ufer des Avon eingefunden. César, der Brasilianer, ist dick eingemummelt, trägt Skihandschuhe und Fellmütze. Really not feel comfortable with the cold weather because for me, you know, I have to use the gloves, everything. Mit dem kühlen Wetter in England fühle ich mich nicht sehr wohl, aber sonst ist es hier ganz zauberhaft. Die Menschen in Stratford sind sehr freundlich und hilfsbereit. I really appreciate. César ist Kinderbuchautor. Nach Europa ist er gekommen, um in Italien eine Buchmesse zu besuchen. Vorher wollte er aber unbedingt den Ort kennenlernen, aus dem sein Lieblingsschriftsteller kommt. I can't read in original English Shakespeare plays, but we have a good translators. Ich kann die Texte von Shakespeare leider nicht im Original lesen, aber wir haben gute Übersetzungen ins Portugiesische. Ich liebe seine Verse, diese Poesie, die in all seinen Stücken steckt. Er ist für mich der größte Schriftsteller überhaupt. Die kleine Gruppe hat inzwischen die Hauptstraße erreicht. David Gunnell bleibt neben dem Rathaus vor einer Filiale der Bank HSBC stehen. Er deutet auf das prachtvolle Mosaik über dem Eingang des Geldinstituts, das Shakespeares Konterfei zeigt. Und darüber in Stein gemeißelt ist eine Szene aus dem Kaufmann von Venedig zu sehen. If you look to the right of the town hall, you can see Shakespeare's face again is a scene from one of his plays. Das ist die Szene, in der der Geldverleiher Shylock von seinem Schuldner einen Pfund Fleisch seines eigenen Körpers verlangt. The usurer, the moneylender, is demanding a pound of flesh. So werden die Kunden heute nicht im Zweifel darüber gelassen, was ihnen passieren könnte, wenn sie diese Bankfiliale betreten. It is required of you as you enter the Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Dass Shakespeare in Stratford dominant ist, ist nicht übertrieben. Shakespeare Hotel, Shakespeare Pub, Shakespeare Tea Room. Clive Depper ist im Geburtshaus von Shakespeare für die Organisation der Führungen und Bildungsprogramme zuständig. Das Haus wird Birthplace genannt, auch wenn es nirgendwo einen eindeutigen Beweis gibt, dass Shakespeare dort wirklich geboren wurde, erklärt Clive Depper schmunzelnd. We actually don't know he was born in this house. Aber es ist einfach sehr wahrscheinlich. Und Clive Depper weiß zu schätzen, was der Barde, wie sie Shakespeare hier gerne nennen, dem Örtchen Stratford beschert. Ohne den Dichter wäre Stratford nicht, was es ist. There's no doubt Stratford wouldn't be Stratford without William Shakespeare. Vielleicht sollte ich das nicht sagen, aber wenn Sie sich Evesham angucken, ein paar Kilometer von hier am Fluss Avon, so verschlafen wäre unser Ort auch, wenn wir Shakespeare nicht hätten. Es ist gar keine Frage, dass er Geld in die Stadt bringt. Shakespeare brings money into Stratford. No question. Clive Depper ist immer wieder fasziniert, mit welcher Ehrfurcht Besucher aus aller Welt dem Dichter begegnen. Er erinnert sich an eine Chinesin, die ganz alleine in dem Zimmer stand, in dem Shakespeare vermutlich geboren wurde, und fragte, ob sie einen chinesischen Segen sprechen dürfte. She stood in the room and we were just talking. And she said, could she do a Chinese blessing? Ja, bitte, natürlich. Kurze Zeit später fing sie an zu weinen. Ich dachte, sie fühlt sich nicht gut, aber dann war sie mit dem Gebet fertig. Sie verbeugte sich und sagte, danke, dass die Welt William Shakespeare haben durfte. And she bowed and she said, thank you for giving the world William Shakespeare. Da habe ich gespürt, welche Bedeutung das Phänomen Shakespeare für diese Frau gehabt hat. The impact on that one woman of this phenomenon called William Shakespeare. Etwa 4 Millionen Besucher strömen jedes Jahr in den 27.000 Einwohnerort. An trubeligen Sommertagen stehen sich in den kleinen Räumen in Shakespeares Geburtshaus 4.000 Menschen gegenseitig auf den Füßen. Das Fenster von Shakespeares Geburtszimmer fiel schon vor langer Zeit den ersten Auswüchsen des Massentourismus und einer cleveren Vermarktungsidee zum Opfer, schildert Clive Depper. Die Originalscheibe wurde inzwischen entfernt und in einen Schaukasten im Nachbarzimmer verlagert. Kreuz und quer eingeritzt in das antike Glas findet man hunderte Namen. This window was in that room. Now it was taken out in 2000 because the glass was getting really fragile. Schon in früheren Jahrhunderten kamen Fans von Shakespeare und besuchten sein Geburtszimmer. In dem Haus wohnte mal eine Mieterin, Mrs. Hornby. Sie ermunterte die Besucher, ihren Namen in das Fenster zu ritzen. Mrs. Hornby. Now what Mrs. Hornby was doing, she was obviously earning some extra money. She had acquired a diamond signet. Dafür verlieh sie gegen eine kleine Gebühr ihren Diamantring. Das ist zweifellos der Beginn der Tourismusindustrie in Stratford. So this is the start of the tourist industry in Stratford. Durch den gepflegten Garten des Hauses schiebt sich eine Schulklasse nach der anderen. Schülerin Natascha findet es besonders aufregend, mit den Schauspielern, die im Garten unterwegs sind, ein kleines Theaterstück einzuüben. Und anschließend hat sie auch ein Lieblingsstück vom berühmten Shakespeare. Die Elfjährige findet es sehr romantisch, wie Romeo und Julia füreinander sterben. He's famous because he wrote lots of different plays, but my favorite one would have to be Romeo and Juliet because it's like romance and the way they died for each other. Martin, Jen und Robert heißen die drei Schauspieler, die in zeitgenössischen Kostümen durch den Garten tollen, mit den Schülern arbeiten oder Besuchern auf Zuruf spontan einen Vers oder eine Szene proklamieren oder ein Liedchen singen. It was a lover and his lass with a hey and a ho and a hey, nonny no with a hey, nonny nonny no. Selbst ungewöhnliche Stücke wie Coriolanus hat Martin drauf, auch wenn das eher selten verlangt wird. They think us poor citizens and the patricians good, that the leanness that afflicts us, our misery, is an inventory to particularize their abundance. Natürlich kann man sich die Frage stellen, wo hört ansprechende historische Bildung auf und wo fängt künstlicher Kitsch im Sinne von Disneyland an? Clive Depper meint, das sei in der Tat eine Gratwanderung. It's a really difficult balancing act that we try to walk along, if you like. We have actors in the garden. Seit 5 Jahren haben wir die Schauspieler im Garten, weil Besucher kritisiert haben, dass sie in keinem der Shakespeare-Häuser in der Stadt Shakespeare wirklich erleben konnten. Und in der ursprünglichen Umgebung eine Kostprobe seines Werks zu hören, das ist doch überwältigend. That taste of Shakespeare. So to hear some of his words in the actual house where he lived is quite powerful. Im Souvenirshop am Ausgang des Geburtshauses gibt es natürlich die dicke Shakespeare-Gesamtausgabe im edlen Einband. Der Bestseller ist allerdings eine gelbe Gummiente für die Badewanne im Shakespeare-Look mit Wams und Kragen. Die Ente hat einen eigenen Facebook-Auftritt und trägt unter den Arm geklemmt den Spruch »To quark or not to quark«, frei nach Hamlet, quaken oder lieber den Schnabel halten. Sehr beliebt ist auch gerade ein amerikanisches Buch, das die Science-Fiction-Saga Star Wars im Stil von Shakespeare nacherzählt, erklärt Verkäufer Rory Keegan. Well, curiously, our best-selling book at the moment is a tribute to William Shakespeare. It's called William Shakespeare's Star Wars. Der Autor kriegt den Stil und die Sprache von Shakespeare ganz gut hin. Wir verkaufen gerade hunderte Exemplare davon. He's got the feel of Shakespeare's verse and applied it to the Star Wars story. Geraldine Collins ist eine der Direktorinnen der Royal Shakespeare Company. Die renommierte Theatertruppe bespielt allein in Stratford 3 Theater und ist darüber hinaus viel auf Tournee. Die gelbe Plastikente als Souvenir, das wäre nicht so ihr Ding, lacht Geraldine. Aber Shakespeare als Star Wars-Version auf die Bühne zu bringen, das könnte sie sich durchaus vorstellen. I might not choose to have a Shakespeare rubber duck in my bath. That would feel quite weird. Wenn ein Regisseur das so umsetzen möchte, warum nicht? Wir haben gerade den Sommernachtstraum bei Google Plus live und online übertragen. Mit Romeo und Julia haben wir weltweit das erste Twitter-Schauspiel aufgeführt. Und wenn einem Regisseur eine Star Wars-Version vom Sommernachtstraum vorschweben würde, warum nicht? Man soll niemals nie sagen. Wenn ein Regisseur eine Vision would be to do a Midsummer Night's Dream in a Star Wars-Version on that stage, then, you know, we'd find ourselves doing it. So. Never say never. Geraldine ist vor allem fasziniert, wie Shakespeare Eingang gefunden hat ins englische Alltagsleben und die Sprache und wie viele zeitlose Themen er berührte. For me, his kind of the great themes that he talks about so well and the amazing power of his language and the fact that it's in so many things that we do now and that uns ist oft gar nicht bewusst, welche Begriffe oder Bilder Shakespeare uns geschenkt hat. Wenn man den Sommernachtstraum nimmt, da gibt es Düsteres und Leichtes wie Feen, aber es ist ein schwieriger Text. Es geht um globale Erwärmung, um die Umwelt, um Feminismus, Geschlechtsidentität. So viele Fragen, die uns heute noch bewegen. Feminism, gender identity, you know, talks about so many of the things that are important to us today. Wenn man jemanden fragt, ganz gleich ob Engländer, Touristen, Experten oder Bewunderer, dann haben viele eine sehr ähnlich lautende Erklärung, warum Shakespeare fast 400 Jahre nach seinem Tod die Menschen noch so berührt. Weil er die Gefühle und die Natur des Menschen so vielschichtig beschrieben hat. Christine aus Tübingen studiert nicht weit von Stratford an der Uni Warwick und hat mit ihrer Cousine Juliana einen Tagesausflug in die Shakespeare-Stadt gemacht. Sie steht am Grab des Barden im Altarraum der Holy Trinity-Kirche und studiert die Kopie von Shakespeares Sterbeeintrag im Kirchenregister, die dort an der Wand hängt. Ich glaube halt, dass die ganzen Liebesgedichte, die er geschrieben hat, unglaublich schön sind und viele Leute berühren. Und warum gerade im englischen Sprachraum, der die Leute so fasziniert, ist, glaube ich, weil er einfach so viele Sprachgewohnheiten geprägt hat, so viele Wörter erfunden hat, die auch heute immer noch benutzt werden. Und also Shakespeare ist so für Englisch ungefähr das, was Dante für Italienisch ist, also sozusagen der die moderne Sprache geprägt hat. Und ich glaube, das ist halt schon sehr faszinierend. Christines Cousine studiert Literatur, hat selber schon in Shakespeare-Stücken auf der Bühne mitgespielt und findet, manchmal ist er etwas ausschweifend. Also ich muss sagen, wenn man es spielt, dann habe ich mir manchmal gedacht, dass er ein ganz schöner Schwaller war in mancher Hinsicht. Also dass er sehr übertrieben manchmal geschrieben hat. Aber die Geschichten sind halt schön und jeder kann sich irgendwie mit identifizieren, weil es ja immer dieses Gut und Böse und Liebe und Krieg. Also das findet ja irgendwie jeder gut. Ist halt so ein, war ja früher auch so ein Massenspektakel. Es war jetzt nicht irgendwie für die Höhergestellten gedacht, sondern wirklich fürs Volk. Manch ein Shakespeare-Bewunderer begibt sich gar auf die ewige Suche nach der perfekten Inszenierung. Michael Tufnell kommt häufig nach Stratford, um sich Theaterstücke anzusehen. In der Kirche bei Shakespeares Grab ist der pensionierte Lehrer aus Essex aber zum ersten Mal. Er erinnert sich noch an die eigene Schulzeit, als er Shakespeare kennenlernte, den größten Dichter aller Zeiten, wie er sagt. Er hält Macbeth für das kraftvollste Stück aus der Feder des Barden, aber sucht noch immer nach der vollkommenen Umsetzung. I mean, I've seen Macbeth more than any other. It's very powerful, although I've yet to see the definitive version. Dass Shakespeare in seinen Werken nicht immer historisch korrekt erzählt, stört den ehemaligen Schulleiter nicht. Das mache Shakespeare nicht schlechter. What he wrote about wasn't necessarily historically accurate. Er hat zum Beispiel unser Bild von Richard III. Geprägt, dass der ein sehr, sehr schlechter Mensch war. Vielleicht war das gar nicht so, aber das Stück ist sehr einnehmend. Und danach kann man immer noch in den Geschichtsbüchern nachschlagen, wie es wirklich war. And find out perhaps a bit more accurately what he was really like. In Stratford kann es leicht passieren, dass man in der Hauptstraße plötzlich einer voll ausstaffierten Queen Elizabeth I. gegenübersteht. Die Schauspielerin ist von Shakespeares Birthplace aus auf dem Weg, um die Kinder in einer Schule zu überraschen, als sie auf das Grüppchen von Fremdenführer David Gunnell stößt. Brasilianer César möchte unbedingt ein Foto zusammen mit der rothaarigen Königin im prächtigen Gewand und der Frisur mit der hohen Stirn. David Gunnell erzählt derweil vor einer leeren Grünfläche die Geschichte vom New Place, dem kostspieligen Haus, das Shakespeare sich kaufte, als er viel Geld verdient hatte und in dem er später auch starb. Aber 150 Jahre nach seinem Tod fiel das Haus dem Ansturm seiner Verehrer zum Opfer. Dem Geistlichen, dem es später gehörte, gingen die Touristenströme auf die Nerven. People were inclined to climb over the walls, steal pieces from a tree which Shakespeare had planted. Die Verehrer kletterten über die Mauer und pflückten sich Äste von dem Maulbeerbaum, den Shakespeare gepflanzt hatte. Der Besitzer ließ den Baum fällen, verkaufte das Holz. Und der Käufer schnitzte daraus Shakespeares Souvenirs. Allerdings, erstaunlicherweise, viel mehr als ein einziger Baum wohl hergegeben hätte. Aber die Fans belagerten weiter das Haus. Und als die Stadt dann noch die Steuern erhöhte, ließ der Besitzer es einfach abreißen. Fast 500 Millionen Euro verdient die Stadt Stratford jedes Jahr mit Shakespeare. Eine von 8 Arbeitskräften arbeitet im Shakespeare-Business und natürlich bemühen die, die in Stratford etwas verkaufen wollen, den Namen William Shakespeare. Shakespeare-Kekse, Schokolade, Eiscreme, die Eisbude wirbt mit einer Karikatur des Barden, in der einen Hand ein Softeis, in der anderen Hamlets Totenschädel. Das Spielwarengeschäft heißt sinnigerweise Much Ado About Toys. Und Geraldine Collins von der Royal Shakespeare Company erinnert sich sogar noch an eine andere, ganz spezielle Geschäftsidee. Es gab da den Sexshop, der Romeo und Julia hieß. Der hat aber schnell wieder dicht gemacht. Kein Wunder. Ich meine, wussten die, wie die Geschichte endet? Wussten die, wie alt die beiden waren? Gärtner Philip Griffin hat gerade die Blumenbeete in dem gepflegten kleinen Park am Hafenbecken des Avon gehakt. Jetzt schiebt er eine Schubkarre mit Unkraut zu seinem kleinen Laster. Ihm gehen die Menschenmassen, die am Wochenende durch den kleinen Ort trampeln und auf den Wiesen lagern, manchmal auf die Nerven. During the summer quite inconvenient because the amount of coach parties that come in. Im Sommer verstopfen die Touristenbusse die Stadt. Stratford ist verkehrstechnisch darauf gar nicht eingestellt. Und dann der ganze Müll. Klar kann man sagen, damit verdienen wir schließlich unser Geld, wenn wir hinter den Touristen aufräumen. Aber es ist sehr viel Müll. Ich persönlich könnte auf Shakespeare verzichten. Aber ich weiß, die Stadt kann es nicht. Dass die Einwohner von Stratford durchaus auch einen Preis dafür zahlen müssen, dass sie vom Erbe des Barden profitieren, findet auch Paul Rushton. Er klettert die Stufen des Ausflugsschiffs Jennifer May hinab. Der Computerexperte hilft manchmal seinem Freund Colin, dem das Boot gehört. Die meisten Einheimischen empfinden wohl eine Hassliebe. An den Wochenenden tummeln sich hier tausende Menschen. Um 5 Uhr nachmittags ist die Stadt ein totales Chaos. Aber ein Fluch ist Shakespeare sicher nicht. Andererseits glaube ich nicht, dass viele von den Leuten, die hierher kommen, Shakespeare wirklich noch leidenschaftlich lesen. Er ist einfach ein Event. Irgendwann auf dem Stadtrundgang bleibt Fremdenführer David Gunnell mit seiner Gruppe vor einem unscheinbaren Optikergeschäft stehen. Er deutet auf das gepflegte, cremefarbene Haus. Auch von diesem Ort aus ging eine Erfolgsgeschichte von Stratford hinaus in alle Welt, schmunzelt er. Und ausnahmsweise hat sie mal nichts mit dem Baden zu tun. Ladies and gentlemen, I'm rather proud to tell you that this is the birthplace of the Teletubbies. In dem cremefarbenen Haus wurde die Fernsehsendung Teletubbies geboren. Die drolligen Kinderfiguren aus dem Teletubby-Land machten ihre Entwicklerin reich und finden wie die Verse des Barden aus Stratford Fans in allen Winkeln der Erde. David Gunnell kennt sogar die Namen auf Chinesisch und Russisch. The Russian, for example, for Teletubbies is Telepusika and in Mandarin Tianxian Baobao. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.